Lo, verse 10, we will continue with it. Hallo, wir machen mit Vers 10 weiter. Have a wonderful good morning. Einen wundervollen guten Morgen. The authority of the name of Jesus causes every knee to bow in reverence. Die Autorität des Namens Jesu bewirkt, dass sich jedes Knie in Ehrfurcht beugt. Listen. Hör zu. We have been talking so much about this verse without, I believe, many times understanding it. Über diesen Vers wurde schon so viel geredet, ich glaube, oft ohne, dass wir ihn wirklich verstanden haben. Why? Warum? Because this is actually not a nice statement. Weil das eigentlich keine nette Aussage ist. Think about this. Denk mal darüber nach. You know, there is a song that I used to sing when I was younger. Es gibt ein Lied, was ich gesungen habe, als ich jünger war. And it's about... It goes like this. I don't even know if it exists in Portuguese. Es lautet folgendermaßen. One day every knee shall bow. One day every tongue shall confess. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. And I remember I preached a message about this verse one time. Und ich erinnere mich, dass ich eines Tages über diesen Vers gepredigt habe. And here is what we have to understand. Wir müssen Folgendes verstehen. The authority of the name of Jesus causes every knee to bow in reverence. Die Autorität des Namens Jesu bewirkt, dass sich jedes Knie in Ehrfurcht beugt. This does not talk about now, and it does not talk about people getting saved. Das meint nicht jetzt und auch nicht, dass Menschen errettet werden. This talks about when one day Jesus will come back on this earth. Es spricht davon, wenn Jesus eines Tages wieder auf diese Erde zurückkommen wird. And when one day even those people that did not accept Jesus have to confess him. Und dann alle, auch die, die Jesus nicht angenommen haben, ihn bekennen müssen. No, I understand that there are some people who've taken this verse and made extreme Calvinistic or Universalism out of it. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die diesen Vers benutzt haben, um daraus extremen Calvinismus oder Universalismus zu machen. Now, I don't see it like this. Dem stimme ich nicht zu. I do not believe that we have any biblical evidence based on this scripture. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen biblischen Beweis basierend auf dieser Schriftstelle haben. That at the end everybody will be saved. Dass am Ende alle errettet werden. I have even heard people that said that even the devil one day will be saved. Ich habe sogar schon Leute sagen gehört, dass selbst der Teufel gerettet wird. And I understand where they come from. Und ich verstehe, woher das kommt. Because the Bible here says not only people, but it literally it says, you know, in the heavenly realm and in the demonic realm and all of this. Denn die Bibel spricht hier nicht nur von Menschen, sondern auch vom himmlischen und dämonischen Bereich. So I understand from this context that they can conclude or they did conclude that one day everybody will be saved. Daher kann ich verstehen, dass manche daraus schließen, dass am Ende alle gerettet werden. Well, I believe that when Jesus Christ will be revealed, as he says, what it means when he comes back. Doch ich glaube, wenn Jesus am Tag seiner Wiederkunft offenbar werden wird, so wie er es gesagt hat, everybody has to recognize that he is the supreme Lord. Dann muss jeder erkennen, dass er der souveräne Herr ist. This for me does not say that everybody will believe and accept him as their savior. Das drückt für mich nicht aus, dass jeder ihn als seinen Retter annehmen und an ihn glauben wird. So does this talk about some beautiful event? Geht es hier also um ein schönes Ereignis? No. Nein. It only talks about a beautiful event for those of us who have bowed our knees before him already today. Es wird nur für uns, die wir schon heute unsere Knie vor ihm beugen, schön sein. Those who refuse to accept him as the Savior and the Lord in their lifetime. Für die, die sich zu Lebzeiten weigern, Jesus als Retter und Herrn anzunehmen. To them, the authority of Jesus will not be a pleasant moment. Wird die Autorität von Jesus nicht angenehm sein. This is why we have to preach the gospel. Deshalb müssen wir das Evangelium predigen. So that people will bow their knees today in reverence of Jesus. Damit die Menschen heute ihre Knie in Ehrfurcht vor Jesus beugen. And those who bow the knees today in reverence, that day will be a beautiful day. Und für die, die das bereits jetzt tun, wird dieser Tag schön sein. You see, Jesus will either come back as the thief or as your beloved bridegroom. Who will he be for you? Jesus wird entweder als Dieb oder als dein geliebter Bräutigam wiederkommen. Was wird er für dich sein? I don't one day stand before Jesus and be forced to bow my knee. Ich möchte nicht eines Tages vor Jesus stehen und gezwungen sein, meine Knie zu beugen. I want to one day see him and throw myself down on my knees and say, Jesus, that's how I've lived my whole life. Ich möchte ihn eines Tages sehen, mich vor ihm niederwerfen und sagen, Jesus, so habe ich mein ganzes Leben schon gelebt. I've bowed my knees gladly before you in reverence. Ich habe meine Knie gern in Ehrfurcht vor dir gebeugt. So it's a beautiful verse, but it's also a kind of a scary verse. Es ist also ein schöner, aber auch irgendwie ein erschreckender Vers. And then he says, dann sagt Paulus, everything and everyone will one day submit to his name. Alles und jeder wird sich eines Tages diesem Namen unterwerfen. In the heavenly realm, in the earthly realm, in the demonic realm. Im himmlischen Bereich, im irdischen Bereich und im dämonischen Bereich. So look at this. Schau mal. The moment will come when there will be no choice to accept him. Der Moment wird kommen, wo man nicht mehr die Wahl haben wird, ihn anzunehmen. This is why we have to choose now. Deshalb müssen wir uns jetzt entscheiden. If we could only understand that we would so gladly surrender to Jesus' authority because he's been exalted because of his obedience. Wenn wir das verstehen würden, würden wir uns der Autorität Jesu freiwillig unterordnen, weil er aufgrund seines Gehorsams erhöht worden ist. My friends. Mein Freund. That moment. An diesem Tag. Even the demons will tremble, but they will still have to bow the knees to him. Werden die Dämonen erzittern, aber sogar sie müssen sich vor ihm beugen. Because Jesus got that position because he lowered himself, humbled himself, and he was radically obedient. Denn Jesus erhielt diese Position, weil er sich selbst erniedrigte, sich demütigte und radikal gehorsam war. So I have a question. Ich habe eine Frage. Have you learned to live a lifestyle of bowing your knees before Jesus in reverence? Hast du dir einen Lebensstil angeeignet, deine Knie in Ehrfurcht vor Jesus zu beugen? Listen. Hör zu. It doesn't matter if you physically bow your knees or if you bow your knees in your heart. Es ist egal, ob du deine Knie physisch beugst oder in deinem Herzen. I like to knee before God when I pray many times. Oft knie ich gern vor Gott, wenn ich bete. But other times I like to sit comfortably in my chair. Aber andermal sitze ich auch gern gemütlich in meinem Sessel. But when the Bible talks about bowing the knee in reverence, doch wenn die Bibel davon spricht, seine Knie in Ehrfurcht zu beugen, it talks about an inner attitude that is expressed in an outer posture. Dann geht es um eine innere Einstellung, die durch eine äußerliche Haltung ausgedrückt wird. I've met so many people on their knees and then judging everybody else the moment they get up. Ich traf so viele Menschen auf ihren Knien und sobald sie aufstehen, verurteilen sie alle anderen. That's not what the Bible talks about. Davon spricht die Bibel nicht. It talks about in reverence we recognize him as the one who has the highest position. Sie spricht davon, dass wir ihn in Ehrfurcht als den anerkennen, der die höchste Position hat. You know, and this is one of the beautiful paradoxes. Das ist eines der schönen Paradoxe. He's my bridegroom, he's my lover, I'm very familiar with him. Er ist mein Bräutigam, mein Liebhaber und ich bin sehr vertraut mit ihm. But he's also the one who carries the greatest authority in the universe and for this I have a reference for him. Aber er ist auch derjenige, der die höchste Autorität im Universum besitzt und dafür habe ich Ehrfurcht vor ihm. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.